Menschen tragen ein Lächeln und man sieht keine Traurigkeit. Doch in Wahrheit sind sie verzweifelt und fühlen Einsamkeit. Unsere Welt ist voll Menschen ohne die Hoffnung und ein Ziel. Niemand fragt nach dem Sinn des Lebens und jeder spielt das Spiel. Warte, jeder Mensch braucht Gnade, die ihn rettet, Gnade. Unermesslich tief. Gnade zeigt uns Jesu Liebe, die am Kreuz vollbrachte unser Heil. Blicke senken sich voll Beschämung, weil jeder für sich lebt. Niemand kann sich als sündlos sprechen, doch Gottes Gnade bleibt. Gnade, jeder Mensch braucht Gnade, die ihn rettet, Gnade, unermesslich tief. Gnade zeigt uns Jesu Liebe, die am Kreuz vollbrachte unser Heil. Jesus trug für uns Menschen alles, was wir ihm angetan. Jesus hat sich verzehren lassen, um uns ganz zu befreien. Jesus, jeder Mensch braucht Jesus, der ihn frei macht, Jesus, unser Heil.